Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mal mit einer Android App und zwar einer App von OnePlus. OnePlus kennt man, OnePlus One, OnePlus Two, OnePlus X, die Smartphones. Und ja, die haben jetzt neben der OnePlus Two Launch App, womit man ja über das Cardboard Virtual Reality den Launch sehen konnte, jetzt noch eine App draußen, nämlich die App Reflection. Wie man erwarten kann, bis jetzt jedenfalls nur für Android. Die technischen Daten sind aktuelle Version 1.0.2, Größe 3,1 MB, es gibt 100 bis 500 Installationen, erforderliche Android-Version 4.0 oder höher. Was macht ihr damit? Das ist ganz einfach, ihr startet die App und dann macht ihr ja einmal ein Foto von euch mit der Frontkamera. Und danach ein Foto von euch, nicht von euch, sondern von dem, was auch immer ihr wollt, mit der rückseitigen Hauptkamera. Das, jetzt denkt ihr natürlich, oh, kann ich doch auch so machen, was ist denn der Unterschied irgendwie? Der Unterschied ist ganz einfach, wenn ihr nämlich von euch erst ein Foto macht oder von was auch immer vor eurer Frontkamera ist, dann wird das links und rechts gespiegelt. Und das Bild, was ihr ja mit der Hauptkamera schießt, das wird oben und unten gespiegelt. Habt ihr die zwei Fotos, aus denen vier Fotos entstehen, geschossen, könnt ihr entweder ja das Bild speichern oder direkt teilen, irgendwie bei Instagram, Facebook etc. Oder ihr könnt nochmal, wie diese vier Dreiecke angeordnet werden, also die Größe, verziehen im Prinzip, damit ihr eine unterschiedliche Größe bekommt. Das Ganze ist ganz nett, auf jeden Fall. Es funktioniert sehr gut und läuft auch, wie zu erwarten war, auf dem OnePlus One einwandfrei. Übrigens nicht mehr Oxygen OS 5.0.2 Android-Version als Betriebssystem, was ich installiert habe, sondern Cyanogen oder Cyanogen oder was auch immer OS 12.1, also Android 5.1.1. Die App ist ganz nett, ist simpel gehalten. Ich habe in den Shownotes geschrieben, ein guter Start, weil ich persönlich würde mir noch wünschen, dass man die Möglichkeit bekommt, nicht nur direkt Fotos zu knipsen, sondern auch noch Fotos, die man bereits geknipst hat, hinzuzufügen. Das ist eine Sache, die fehlt mir persönlich doch. Die fehlt mir und verhindert, dass ich die App so richtig, richtig gerne nutze. Aber wer nur so einen schnellen Effekt haben möchte, ein witziges Bild von sich und das dann irgendwie als Postkarte versenden will oder als E-Mail-Anhang oder über die sozialen Netzwerke, der kann mit Reflection durchaus zufrieden sein. Da es kostenlos ist, spreche ich doch einfach mal eine Download-Empfehlung aus. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.